Welches ist also die Würde des Papstes? Überhaupt keine, sagen die Traditionalisten, wenn er nicht katholisch redet, so wie wir das wollen und brauchen und verfügen, ob das jetzt katholisch ist oder nicht, was er gerade wieder sagt und tut. Der katholische Katechismus, auch der vom Heiligen Bistum X., nachdem sie viele Traditionalisten benennen, sieht es ein bisschen anders. Die Würde des Papstes, wenn er der Stellvertreter Jesu Christi ist, der Erbe seiner ganzen Autorität, ist die höchste aller Würden auf Erden und verleiht ihm die höchste und unmittelbare Gewalt über alle Hirten und Gläubigen und jeden Einzelnen von ihnen. Das ist die universelle Primat, Jurisdiktionsprimat des Papstes. Im Mittelalter, wo Europa dann christlich gewesen ist, so gut wie, dann auch bekannt, dass der Papst direkte Gewalt hat über die weltlichen Herrscher, die Könige und auch die Kaiser. Der Papst macht die Könige und setzt sie ab, was an sich stimmt. Ja. Nur bringt uns das heute nicht viel, wenn wir sowieso keinen Papst haben und die weltlichen Herrscher auch nicht mehr christlich sind, denken und handeln. Auch wenn sie dem Namen nach vielleicht noch sind. Sebastian Kurz, ob er Katholik ist, wird schon sein, wird schon getauft sein. Jedenfalls besteht er nicht sehr drauf. Das ist wahrscheinlich noch nie öffentlich gesagt, wenn überhaupt. Hat überhaupt keine Bedeutung. Jedenfalls, in einer christlichen Gesellschaft hat der Papst, übt der Papst auch die höchste und unmittelbare Gewalt aus, selbst wenn notwendig über die weltlichen Herrscher, also nicht, dass er über alle reinfunkt, aber wenn es Differenzen gibt, hat er das letzte Wort zu sprechen. Das Wenigste, was man als Katholik bekennen und glauben muss, ist, dass der Papst wenigstens eine indirekte Gewalt hat, auch über die staatliche Gewalt. Aber das würde jetzt zu weit führen, das genauer zu erläutern. Aber das ist halt heute weit vom Schuss für uns, weit aus dem Blickfeld, weil die zivile Gesellschaft sich eben emanzipiert hat von der Kirche, weil die Völker, auch die, die katholisch waren, abgefallen sind, im öffentlichen Raum die Kirche nichts mehr zu sagen hat, die Religion nicht mehr gilt, nicht einmal die Gebote, ständig gegen sie verstoßen wird, auch in der Gesetzgebung. Also es steht nicht nur im Kopf, sondern ist schon so Kopf voran und gespitzt in die Erde getrieben, sozusagen, die heutigen Menschen. Wackelt vielleicht noch ein bisschen ein Zeh heraus, wenn er rausschaut, aber sonst alles andere ist schon von der Bildfläche verschwunden. Alles, was irgendwie christlich gewesen ist. Leider Gottes. Die Würde des Papstes jedenfalls ist und wird immer sein, wenn es einen wahren Papst gibt, die höchste aller Würden auf Erden, hat die höchste und unmittelbare Gewalt über alle Hirten, über alle Bischöfe oder sonstige Seelenhirten und alle Gläubigen, alle zusammen und über jeden Einzelnen von ihnen. Papst könnte jederzeit, ein katholischer Papst kann jederzeit einen Bischof absetzen, versetzen, man kann die Bischofswahl nicht nehmen und auch sonst nicht, keine Wahlen, weil das ist eine sakramentale Realität, aber die Ausübung der Wahlen kann ihm verbieten, ja, wenn der Papst jemanden exkommuniziert oder ein päpstliches Dikasterium. Selbst wenn es ungerecht sein sollte, wenn irgendwo geschummelt worden ist, falsche Informationen weitergegeben worden sind und von Rom geglaubt worden sind, war immer klar, dass sich der exkommunizierte oder suspendierte Priester, der seine Weihe nicht ausüben darf, daran halten muss, wenigstens öffentlich. Das ist auch immer so gehandhabt worden. Kann einen Rekurs einlegen und so weiter und schaut, ob er zu seinem Recht kommt, aber er konnte nicht im öffentlichen Raum da dem Papst der päpstlichen Gewalt widerstehen. Überhaupt nicht. Ist auch niemand in den Sinn gekommen, außer einem offensichtlichen Apostaten, offensichtlichen Heretiker, der das Christentum bereits von sich geworfen hat. Das ist was anderes. Der hält sich halt nicht mehr an das, was die Kirche bzw. der Papst verfügt. Der Geschichte. Also die Würde des Papstes ist die höchste, weil eben die Jesus Christus selber vertritt hier auf Erden für alle Seelen. Auch über die, die nicht katholisch sind übrigens an sich. sollten ja alle Seelen zur Kirche gehören, sind zur Kirche berufen, weil sie gerettet werden sollen. Nur es bleibt eben für viele toter Buchstabe, kommt nicht dazu.